Friedrich Schiller, 1759 bis 1805. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben. So lautet die erste Strophe eines der wohl bekanntesten Gedichte des Vorzeigedichters der Deutschen, Friedrich Schiller, das Lied von der Glocke. Bis heute gehören diese Zeilen zu den bekanntesten und am häufigsten zitierten der deutschen Dichtkunst. Das Lied von der Glocke ist nach wie vor fester Bestandteil des deutschen Bildungskanons. Geboren wird Johann Christoph Friedrich Schiller am 10. November 1759 in Marbach am Neckar. Er ist der einzige Sohn von Johann Caspar Schiller und seiner Frau Elisabeth Dorothea. Neben Friedrich, wie er gerufen wird, hat das Paar noch 5 Töchter. Dass aus dem einzigen männlichen Nachkommen etwas Besonderes werden soll, steht für den Vater schon fest, als Friedrich das Licht der Welt erblickt. Er will seinem Sohn ermöglichen, was ihm nicht vergönnt war. Friedrich soll eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten und dann soll er studieren. Johann Caspar selbst hat einen bemerkenswerten sozialen Aufstieg vollzogen. Der ehrgeizige und hochintelligente orthodoxe Lutheraner hat sich vom Wundarzt zum militärischen Aushilfsgeistlichen, zum Hauptmann und schließlich sogar zum Intendanten der württembergischen Hofgärtnerei am Lustschloss Solitude hochgearbeitet. Eine Vita, die es erlaubt, stolz auf sich zu sein. Doch sein Sohn soll es noch weiterbringen. Und daher schickt man ihn bereits im Alter von 5 Jahren zum Elementarunterricht. 1766 siedelt die Familie Schiller in die Garnisonstadt Ludwigsburg um und der kleine Friedrich tritt in die dortige Lateinschule ein. Begeistern können ihn das strenge Regiment, das dort herrscht, und der orthodoxe Bildungskanon, den man den Knaben dort vermittelt, aber nicht. Denn schon als Kind strebt Schiller nach dem Schöngeistigen. Musik und Kunst haben es ihm angetan. Und so verfasst er 1772 seine ersten, allerdings verloren gegangenen Trauerspielversuche, Die Christen und Absalom. Zu diesem Zeitpunkt ist er gerade einmal 13 Jahre alt. Wenig später ändert sich das Leben des jungen Mannes schlagartig. Auf Befehl des Herzogs Karl Eugen von Württemberg tritt er 1773 in die militärische Karlsschule ein und immatrikuliert sich dort zunächst für Jura. Dieses Fach studiert der musisch begabte junge Mann allerdings mit wenig Freude und Elan. Ständig ist er krank, denn jeder Grund ist ihm recht, um nicht an den verhassten trockenen Vorlesungen teilnehmen zu müssen. Der junge Schiller leidet aber nicht nur unter dem Studienfach, das nicht seinen Neigungen und Begabungen entspricht, sondern auch unter den militärischen und höfischen Ritualen, denen er sich unterwerfen muss. In seiner Uniform sieht der große, hagere und rotblonde Schiller ungelenk und lächerlich aus. Die höfischen Tänze, die man ihn zwingt zu lernen, verabscheut er. Macht er doch eine sehr traurige Figur, wenn er sich verzweifelt mit den Schrittfolgen abmüht. Zu diesem Zeitpunkt interessiert Schiller eigentlich schon lange nur noch eines: das Schreiben. Und damit steht er nicht alleine da. Auch viele seiner Kommilitonen schreiben, und so dauert es nicht lange, bis sie sich zu einem literarischen Freundschaftsbund zusammenschließen. Für die jungen Männer ist das Schreiben ein Akt der Rebellion. Denn Schöngeistiges zählt nicht viel in der elitären Karlsschule. Hier regieren Zucht und Ordnung, militärischer Drill, Jura und Naturwissenschaften. Nebenbei gibt es etwas Philosophie. 1775 beschließt Schiller, dem verhassten Jurastudium endgültig den Rücken zu kehren und es mit Medizin zu versuchen. Aber statt sich jetzt intensiv mit diesem neuen Fach zu beschäftigen, liest er lieber sämtliche Werke Shakespeares, Rousseaus und Klopstocks, obwohl deren Besitz, genau wie die Beschäftigung mit schöngeistiger Literatur im Allgemeinen, an der Akademie strengstens verboten ist. Doch das kümmert den jungen Mann nicht. Und so verwundert es nicht, dass er bei seinem ersten Versuch, seine medizinische Dissertation einzureichen, scheitert. Sie wird wegen mangelnden Fachwissens abgelehnt. Schiller versucht es ein zweites Mal und hat Erfolg. Aber auch mit dieser Prüfungsarbeit hat er sich nur nebenbei beschäftigt. Denn eigentlich schreibt er in dieser Zeit an seinem Theaterstück »Die Räuber«. Der junge Schiller hat sich ganz den Ideen des Sturm und Drang verschrieben und setzt diese in seinem freiheitlichen Bühnenstück rigoros um. 1780 verlässt Schiller die Karlsschule, lässt sich in Stuttgart nieder und wird Militärarzt. Nebenberuflich dichtet er. Bereits ein Jahr später vollendet er die Räuber. Zunächst erscheint das Stück anonym im Selbstverlag, doch auf Drängen des Mannheimer Intendanten von Dahlberg werden Schillers Räuber am 13. Januar 1782 am Mannheimer Hof- und Nationaltheater mit überwältigendem Erfolg uraufgeführt. Obwohl es ihm der Herzog ausdrücklich untersagt hat, wohnt Schiller der Aufführung bei und büßt diesen Ungehorsam mit 14 Tagen Arrest. Außerdem wird dem aufsässigen Dichter bis auf Weiteres untersagt, Komödien und dergleichen Zeugs zu verfassen. Doch dieses Verbot schert den jungen Stürmer und Dränger nicht im Mindesten. Auch im Volk kennt die Begeisterung für das Stück und seinen Autor keine Grenzen. Überall in Süddeutschland gründen freiheitsbegeisterte Jugendliche sogenannte Räuberbanden. Protest liegt in diesen Tagen in der Luft. Die Räuber werden Stände und Generationen übergreifend vor allem als Ausdruck des Zeitgeistes gelesen, als Protest gegen die überkommene alte Ordnung, als Aufruf zur Abkehr vom Absolutismus und als Appell für Freiheit und Gleichheit. Schließlich wird es für Schiller in Stuttgart zu gefährlich und er flieht mitten in der Nacht nach Mannheim. Bis 1789 folgen unsichere Jahre, die Schiller an wechselnden Orten, zum Teil sogar inkognito, bei Freunden und Gönnern verbringt. In dieser Zeit entstehen berühmte Werke wie Die Verschwörung des Fiesco, Kabale und Liebe und Don Carlos. Doch Schiller kann mit diesen Arbeiten nicht an den Erfolg der Räuber anknüpfen und so hagelt es Absagen über Absagen von Verlegern und Intendanten. Natürlich wird auch das Geld zusehends knapper. Schiller ist verzweifelt. Als der Fiesco endlich in Mannheim aufgeführt wird, ist das Publikum enttäuscht. Im Vergleich zu den Räubern scheint dieses Stück langweilig zu sein. Auch Kabale und Liebe kommt zunächst nicht viel besser an. Ab 1783 ist Schiller dann auf Betreiben des Intendanten von Dahlberg in Mannheim als Theaterdichter tätig. So hat er wenigstens ein festes Einkommen. Hier lernt er auch Herzog Karl August von Sachsen-Weimar kennen, der ihm den Titel eines Weimarischen Rates verleiht. Doch dieser Titel hilft dem jungen Dichter auch nicht aus seiner finanziellen Misere. Als von Dahlberg dann auch noch seinen Vertrag als Theaterdichter nach nur einem Jahr überraschend beendet, bricht für Schiller eine Welt zusammen. Er ist hoch verschuldet und ohne Einkünfte. Wäre da nicht sein alter Freund Christian Gottfried Körner, der ihm unter die Arme greift, Schiller wäre im Schuldturm gelandet. Eine unvorstellbare Schmach für einen gebildeten Mann aus dem Bürgertum. 1785 reist Schiller zu Körner und lebt 2 Jahre lang als dessen Gast in Leipzig und Dresden. In dieser Zeit schreibt er unter anderem an der Ode an die Freude und führt seine Arbeit am Don Carlos fort. 1787 reist Schiller nach Weimar weiter und lernt dort Herder und Wieland kennen. Im gleichen Jahr erscheint Don Carlos und wird sogleich aufgeführt. Doch auch dieses Stück, an dem er 3 Jahre gearbeitet hat, bringt finanziell nicht das ein, was sich Schiller erhofft hatte. Daher beschließt der mittlerweile 29-Jährige, sein Leben zu verändern. »Ich muss von der Schriftstellerei leben können«, schreibt er einem Freund, »also auf das sehen, was einträgt.« Goethe, den Schiller im September 1788 zum ersten Mal getroffen hat, ohne dass sich beide Männer sonderlich füreinander interessiert hätten, Goethe ist es schließlich, der Schiller zu einer Position verhilft, die, wenn auch zunächst nur vordergründig, soziale Reputation und materielle Konsolidierung verspricht. Er empfiehlt den 10 Jahre jüngeren Dichterkollegen beim Herzog für eine außerordentliche Professur an der Universität Jena. Er soll dort als Historiker lehren und forschen. Qualifiziert hat sich der universal gebildete Schiller für diese Stelle, mit seinem 1788 erschienenen Werk »Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung«. Und so siedelt Schiller, allerdings als unbesoldeter Professor, 1789 nach Jena um und hält seine berühmte Antrittsvorlesung »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?« Seitdem haben bis in unsere Tage Generationen von Geschichtsstudenten im ersten Semester diesen Text gelesen und sich Gedanken über den Unterschied zwischen dem Brotgelehrten und dem philosophischen Kopf gemacht. Während der Letztgenannte allein nach Wahrheit und Wissen trachtet und ganz nach seinen Neigungen studieren kann, ungeachtet des materiellen Nutzens, den er einst daraus ziehen wird, muss der Erstgenannte die Inhalte seines Studiums zweckbestimmt auswählen. Er beschäftigt sich mit den Dingen, die ihm später für seinen Beruf von Nutzen sein werden. Ein von Muse und Interesse geleitetes Abschweifen in andere Fachbereiche kann er sich nicht leisten. Denn er ist in der bedauernswerten Situation, dass er mit dem, was er studiert, seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Für Schiller ist der Brotgelehrte ein beklagenswerter Mensch. Er hat umsonst gelebt, gewacht, gearbeitet, referiert er. Er hat umsonst nach Wahrheit geforscht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunst verwandelt. Im Grunde spricht Schiller von sich selbst, denn auch er ist zum Dasein des Brotgelehrten verdammt. Muss er doch mit seinem Schreiben, Forschen und Lehren sein Leben bestreiten. Mehr schlecht als recht. Schillers Zuhörer in Jena sind begeistert. Die Nachricht, der gefeierte Verfasser der Räuber lehre nun in Jena, löst in der kleinen Stadt wahre Begeisterungsstürme aus. Und so ist der Hörsaal, der für Schillers Antrittsvorlesung vorgesehen ist, viel zu klein. Als der frisch gebackene Professor mit seiner Rede beginnen will, strömen die Massen immer noch in den Saal. Also muss kurzfristig ein viel größerer Raum gefunden werden, denn die ganze Stadt will hören, was Schiller zu sagen hat. Nach diesem geglückten Start in eine neue berufliche Zukunft scheint sich auch privat alles zum Guten zu wenden. Noch im gleichen Jahr verlobt sich Schiller, der sein Leben als Junggeselle seit langem leid ist, mit Charlotte von Lengefeld, die er 2 Jahre zuvor auf einer seiner Reisen kennengelernt hat. Im Februar 1790 heiraten die beiden in wenigen Jena in der Dorfkirche. Denn jetzt hat sich Schillers finanzielle Situation so weit stabilisiert, dass er sich eine Familie leisten kann. Erst vor kurzem ist ihm der Titel eines Hofrates verliehen worden und Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach gewährt ihm fortan ein Jahresgehalt von 200 Talern. An diesem finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg hatte Charlottes Mutter bei der Verlobung ihre Einwilligung zur Hochzeit festgemacht. Doch bereits ein Jahr später wird das Glück des jungen Paares durch eine schwere Erkrankung Schillers getrübt. Der mittlerweile 31-Jährige leidet unter einer lebensgefährlichen Lungen- und Rippenfellentzündung. Krampfartiger Husten und zeitweilige Ohnmachten, die schließlich in einen vollständigen körperlichen Zusammenbruch münden, sind die Folge. Schiller überlebt zwar, aber vollständig genesen wird er zeitlebens nicht mehr. Daran kann auch die Kur in Karlsbad, zu der er im Juli 1791 aufbricht, nichts ändern. Er erholt sich aber immerhin so weit, dass er fortan wieder arbeiten und reisen kann. Immer noch nimmt Schiller großen Anteil an den Ideen der Aufklärung. Er betreibt nun sogar eigene Kant-Studien und verfolgt gebannt die Ereignisse, die sich in Frankreich an die Französische Revolution anschließen. Als dort die Republik ausgerufen wird, ist er zunächst begeistert, stand er dem Ansinnen der Revolutionäre doch stets wohlwollend gegenüber. Und so nimmt er auch 1792 die Ehrenbürgerschaft der Französischen Republik an, die man ihm als dem gefeierten Verfasser des Freiheitsstückes Die Räuber verleiht. Mit dem Horrorregime der Jakobiner aber, die das vermeintlich freie Frankreich in den folgenden Jahren mit Terror und Massenhinrichtungen überziehen, kann sich Schiller nicht identifizieren. Diese Entwicklungen lehnt er kategorisch ab. Am 14. September 1793 wird Schillers erstes Kind, sein Sohn Karl Friedrich Ludwig, geboren. Der junge Vater ist überglücklich, hat er nun endlich das, was er sich seit Jahren gewünscht hat, eine Familie. Nach seiner schweren Krankheit findet er im häuslichen Umfeld Glück und Ruhe. Im folgenden Jahr ist Schiller wieder viel unterwegs. Er besucht seine Familie, alte Freunde und Lehrer in Stuttgart und in Tübingen. Auch der Kontakt zu Goethe lebt wieder auf. Die beiden Männer pflegen einen freundschaftlichen Briefwechsel und im September 1794 verbringt Schiller 2 Wochen als Gast in Goethes Haus in Weimar. Die tiefe Freundschaft der beiden Literaten trägt bald Früchte. Gemeinsam geben sie die Monatsschrift »Die Horen« heraus. An dieser Zeitschrift wirken neben Goethe und Schiller die angesehensten Schriftsteller und Philosophen der damaligen Zeit mit, so beispielsweise Herder, Fichte, Schlegel, Hölderlin, Tieck und Humboldt. Auch im lyrischen Bereich arbeiten Goethe und Schiller eng zusammen. Zahlreiche Balladen und Gedichte fließen daher in diesen Jahren aus der Feder Schillers, darunter »Der Handschuh« und »Der Taucher«, die bis heute zu den schönsten seiner Balladen gezählt werden. Auch weitere Dramen entstehen, darunter so berühmte Stücke wie »Wallenstein« und »Maria Stuart«. Privat hat Schiller das Glück zunächst weiter an seiner Seite. Im Oktober 1799 schenkt ihm seine Frau eine gesunde Tochter mit Namen Caroline Henriette Luise. Im gleichen Jahr siedelt Schiller mit seiner Familie nach Weimar um. Dort wird ihm 1802 sogar der Adelstitel verliehen. Fortan darf er sich Friedrich von Schiller nennen. Schiller ist weiter sehr produktiv. Die Jungfrau von Orléans hat er 1801 fertiggestellt, 2 Jahre danach die Braut von Messina und Wilhelm Tell wiederum nur 1 Jahr später. Und zugleich macht er sich an ein neues Drama, Demetrius, das jedoch unvollendet bleiben wird. Schillers Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Als im Juli 1804 seine Tochter Emilie Friederike Henriette geboren wird, ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Im Februar 1805 verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Im Frühling trifft er ein letztes Mal mit Goethe zu einem Theaterbesuch zusammen und erleidet einen Fieberanfall. Wenige Tage später stirbt er, am 9. Mai in Weimar. Zunächst wird er auf dem Weimarer Jakobsfriedhof beigesetzt. 1827, mehr als 20 Jahre nach seinem Tod, wird ihm die Ehre zuteil, dass seine Gebeine in die Weimarer Fürstengruft überführt werden. Hier wird 1832 sein Freund Johann Wolfgang von Goethe an seiner Seite beigesetzt werden. Mit Schiller und Goethe haben hier nicht nur die beiden wichtigsten Vertreter der Weimarer Klassik ihre letzte Ruhestätte gefunden, sondern auch die unumstrittenen Dichterfürsten der Deutschen. Schiller und Goethe. 2 Männer, die der deutschen Dichtung auf ewig einen festen Platz in der Weltliteratur gesichert haben.